Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Fortsetzung.tv. Wir besprechen eine weitere Highlight-Serie des Jahres, das jetzt schon vorbei ist, nämlich 2017. Und zwar die Serie Legion. Die lief in den USA beim Sender FX, in Deutschland bei Fox Channel. Nee, wir konnten uns nicht darauf einigen, wie dieser Sender aktuell heißt. Fox, der Seriensender. Hieß er auch früher mal. Was jetzt ernsthaft? Und ja, eine Serie aus dem reichhaltigen Marvel-Universum, die aber doch ganz anders ist als alle anderen Serien und Filme, die auf irgendwelchen Marvel-Comics basieren. Es gibt keine kostümierten Helden, die versuchen, die Welt zu retten oder ähnliches. Noah Hawley hat das Ganze erfunden, den kennen wir noch, also hat die Serie entwickelt, den kennen wir noch von Fargo. Ist auch eine FX-Serie, wenn ich mich richtig erinnere. Ist korrekt. Ach so, ich muss noch meine beiden Mitstreiter vorstellen in Berlin, Jens Meyer und Katja Dahlmann. Hallo. Die schon ganz unqualifiziert dazwischen gequatscht haben bei der Einführung. Ja, der hat mich, wollte mich daran erinnern, dass ich ihn noch nicht vorgestellt habe. Also, Noah Hawley hat sich diese Serie ausgedacht, basierend, ich würde sagen, ohne jetzt die Comics zu kennen, wahrscheinlich nur sehr lose basierend, halt auf einer Marvel-Comic-Figur namens Legion. Wo wir aber, glaube ich, also... Ihr habt die auch nicht gelesen, die Comics, oder? Nee. Hat irgendjemand einen Comic gelesen, wo diese Figur vorkommt? Nein. Nee, ich bin ohnehin jetzt nicht der große Comic-Leser, zumindest nicht der Superhelden-Comic-Leser, zumindest schon lange nicht mehr. Und Legion, muss ich zugeben, ist mir auch zum ersten Mal bewusst untergekommen jetzt im Rahmen dieser Serie. Also X-Men kenne ich wohl natürlich, aber Legion habe ich auch in der Form vorher noch nichts von gehört, beziehungsweise David Haller heißt er, ne? Der Charakter. Ja. In der. Also auf jeden Fall eine Art Mutant, ne? Oder jemand genau. Mit übernatürlichen Fähigkeiten. Und das verknüpft ihn irgendwie mit dem X-Men-Universum. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, die sprechen auch explizit von Mutanten, auch in Legion. Also das wird nicht irgendwie verklausuliert oder so, dass sie in der Hinsicht halt wirklich ans X-Men-Universum angebunden sind. Und du hast auch in dem Schriftzug, also wenn der Titel der Serie dann eingeblendet wird, da ist in dem O auch so ein X. Ah ja, richtig. Die Verbindung ist ganz deutlich, entschuldige. Kein Problem. Es gibt auch, wenn man ein bisschen drauf achtet, gibt es doch einige Hinweise auf X-Men, beziehungsweise eben solche Xe, die sich immer wieder wiederfinden in dem Szenenbild oder so weiter. Es gibt ein sehr ausgestelltes Fenster, das man immer wieder sieht in einem, ich weiß nicht, Besprechungsraum ist es, glaube ich, das auf jeden Fall auch eine X-Form hat. Und zumindest habe ich das gehört und gelesen, dass durchaus im Hintergrund oder in Bildern immer wieder mal auch so ein X auftaucht. Ich muss zugeben, ich habe da jetzt nicht so besonders drauf geachtet. Aber ich glaube, mit diesem X gespielt wird schon häufiger. Naja. Und es gibt irgendwo, das habe ich aber auch jetzt nur im Internet gelesen, den Rollstuhl. Gibt es ja angeblich irgendwo mal zu sehen. Naja, dadurch, dass die halt in der Psychiatrie sich regelmäßig bewegen, sitzen da auch immer mal Leute im Rollstuhl. Also, nee, aber den speziellen Rollstuhl. Jetzt, das ist der große Spoiler, aber ich glaube, das kann man auch verraten, weil das, glaube ich, eigentlich völlig egal ist, dass diese Figur irgendwie der Sohn von Professor Xavier aus X-Men ist. Und irgendwo soll dieser Rollstuhl, also da haben sie extra den Rollstuhl aus dem Fundus nochmal rausgekramt, aus irgendeinem alten X-Men-Film und haben den irgendwo in den Hintergrund gestellt, was aber, glaube ich, auch außer einigen Nerds niemand bemerkt hat. Ach, wie spannend. Das war sehr cool. Ja, um was geht's in dieser Serie? Da fängt es eigentlich schon an, schwierig zu werden. Fühlt sich irgendjemand befugt, das kurz zusammenzufassen? Naja, also wenn man Noah Hawley folgt, dann geht es um einerseits psychische Krankheiten, um Wahrnehmung von Realität und um das Geschichtenerzählen. Also Geschichtenerzählen als quasi identitätsstiftendes, als identitätsbildende Tätigkeit. Also die Geschichten, die wir über uns selbst erzählen, das ist das, was wir sind. Und wenn andere Leute uns Geschichten über uns selbst erzählen und uns davon überzeugen, dass diese Geschichte stimmt, dann kollidiert das halt mit unserer eigenen Wahrnehmung, was im Prinzip so der Grundstock dieser Serie ist. Also man hat ja eine sehr fragmentierte Erzählweise, die sich eben immer wieder spiegelt in der subjektiven Sichtweise von David, dieser Hauptfigur, die wir als erstes kennenlernen, hauptsächlich als Patient in der Psychiatrie, und dann den Blickwinkeln anderer Leute entweder auf ihn oder auf die ihn umgebende Realität. Also das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Element, so diese Frage, was ist unsere Wahrnehmung, was ist die Wahrnehmung der Welt um uns herum, und wie positioniert sich darin sozusagen die eigene Identität, und inwiefern ist die fremdbestimmt und was passiert, wenn uns jemand unser ganzes Leben lang eine bestimmte Geschichte über uns erzählt, also dass wir so sind und das aber sich vielleicht am Ende als gar nicht wahr herausstellt, was ja bei ihm der Fall ist. Also um das mal runterzubrechen auf die normale Geschichte, die halt in der Serie erzählt wird. Ne? Man lernt ihn kennen als Patient. Es wird einem gesagt, ja, das ist jemand, der hat Probleme, der hat die schon seit seiner Jugend. Und dann kommen plötzlich andere Leute und sagen ihm, aha, das stimmt alles gar nicht, sondern was dir die anderen weismachen wollten, was deine Probleme angeblich sein sollen, das ist eigentlich eine spezielle Fähigkeit, die dich zu was Besonderem macht. So, und diese zwei Erzählweisen über seine Person, die kollidieren im Prinzip über die ganzen, was waren es, 10 Staffeln? 10 Staffeln? Acht Folgen sind es ja nur. Ja, es ist tatsächlich schwierig. Einerseits ist es, glaube ich, eigentlich eine sehr simple Geschichte, wenn man es wirklich ganz runterbrechen würde, wenn man jetzt mal auf die reine Handlungsebene geht. Trotzdem fällt es enorm schwer, geht mir auch so, diese wiederzugeben. Worum geht es letztendlich genau? Katja, du hast es ja gesagt, David, der Hauptcharakter, ist in einer psychiatrischen Einrichtung, geschlossene Einrichtung, und was hat er? Er ist schizophren, ich weiß gar nicht, was seine Diagnose ist, wie man das wirklich... Ja, Diagnose ist, glaube ich, schizophren, ne? Und er hat immer irgendwie behauptet, dass er telekinetische, er behauptet das selber nicht, sondern er glaubt ja tatsächlich diese Version. So, er ist krank. Ja, war es nicht am Anfang so, dass er immer gesagt hat, er hätte telekinetische Fähigkeiten, nee, und nachher hat das dann abgestritten, mm-mm, oder? Also ich habe das nicht so wahrgenommen in der Erzählung. Weil ja, im Gegenteil, er ist ja völlig schockiert später, als dann halt, als er da, also da sind wir schon irgendwie zwei Folgen weiter, ne? Als er dann gekidnappt wird aus dem Hospital von dieser Division, was war das, F? Division 3. Genau. Und dort wiederum gerettet wird von den anderen Mutanten, von dieser lustigen Gruppe um Melanie Bird. Da wird ihm ja zum ersten Mal gesagt, oder beziehungsweise schon während er dort befragt wird von einem dieser Division 3-Leute, der ist ja der Erste, der ihm sagt, dass das im Prinzip alles nicht gestimmt hat, was ihm sein Leben lang erzählt wurde, dass er halt psychische Probleme hat, sondern dass er einer der stärksten, also einer der Mutanten mit den außergewöhnlichsten Fähigkeiten ist, die es überhaupt jemals gegeben hat. So. Und das, damit kommt er überhaupt nicht klar. Und im Prinzip geht es auch unter anderem darum, in dem Rest der Folgen dann, wie er überhaupt lernt, damit klarzukommen und damit umzugehen. Ja, also es gibt aber ja diese Vorfälle da irgendwie zum Beispiel in seiner Küche, dass plötzlich alle möglichen Gegenstände sich durch die Luft bewegen oder Ja, aber sogar was er dann das, offensichtlich verursacht ja, aber hat. sogar das deutet er ja quasi im Sinne der Geschichte, die ihm ständig über ihn selbst erzählt wird. Das mag Also, jetzt, dass das gar nicht passiert ist, ja, oder oder? das ist halt, keine Ahnung, irgendein abnormes Ereignis ist, was man halt, was irgendwie was mit seinem Zustand zu tun hat, aber was halt ihm hauptsächlich nur Angst macht und auf gar keinen Fall irgendwie positiv zu interpretieren ist. Ja, vielleicht kann man da nochmal, wenn wir ganz vorne bei der ersten Folge anfangen, weil ich glaube, es ist einfach schwierig, das wirklich zu packen. Die Serie fängt ja an, die erste Folge, im Grunde einerseits relativ klassisch mit einem sehr knappen und kurzen Einstieg, einer Montage, in der David vorgestellt wird, der Hauptcharakter, und zwar sein Erwachsenwerden. Er wird als Baby gezeigt und als heranwachsendes Kind. Soweit man das da verfolgen kann, eine relativ glückliche und normale Kindheit, wenn man das jetzt mal so beschreiben kann. Und dann kommt er in die Pubertät und plötzlich entwickeln sich diese Fähigkeiten, die er irgendwie hat. Es gibt da, glaube ich, mehrere Sachen. Mir fällt gerade nur ein, dass er einmal, glaube ich, so ein Einbruch in so einen Laden einbricht, oder zumindest, dass da irgendwas auch klaut mit Leuten. Und dann in einem Polizeiwagen sitzt, den man von oben sieht und da festgehalten wird und dann man von oben sieht, wie die Glasscheiben rausspringen. Und ich glaube auch, das ist auch so eine typische Sache für diese Mutantengeschichte, dass sich diese Fähigkeiten ja oft was glaube ich auch bei psychischen Störungen im Übrigen so ist, in der Pubertät häufig erstmals zeigen. Genau, und das wird, diese Bilder werden in relativ ganz kurzer Zeit, eine Minute oder so, dauert dieser Einstieg nur, wird quasi diese Geschichte erzählt, um sozusagen abzuhandeln, ne, die Vorgeschichte. Und dann ist man eigentlich auch schon relativ schnell in der Anstalt, wo er dann eben sitzt, ne, weil er eben damit diagnostiziert wurde. Genau. Ja, da macht Hawley ja vielleicht auch schon direkt was. Was man vielleicht in einer bisschen klassischeren Erzählung wahrscheinlich auch ausgeweitet hätte auf so eine Origin-Story, ne? Also das wird erstmal hier relativ schnell übergangen. Wobei, klar, wenn man die Serie dann weiter verfolgt, wird das ja quasi nochmal rückwärts neu aufgerollt, seine gesamte Geschichte. Ich habe es eben schon. Achso, sorry, erzähl du Nee, ruhig. mach mal fertig. Ja, ich wollte nur eben sagen, ich merke auch, ich habe es, bevor wir angefangen haben, schon gesagt. Es fällt mir irgendwie echt schwer, darüber zu sprechen und es wirklich zu fassen zu kriegen. Ich habe das Gefühl, wenn man die Serie nicht gesehen hat, sitzt man jetzt immer noch mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf da, wenn man sich das alles anhört. Also, ja, wir können ja noch mal, das ist halt schon so auf der Metaebene, mal erstmal runterbrechen, was passiert in dieser. Über die erste Folge kann man es ja eigentlich noch sagen, was da passiert. Über die anderen dann schon wird es zunehmend von Folge zu Folge schwieriger. Aber in der ersten Folge, wie gesagt, der sitzt in der Psychiatrie. Dann ist da auch irgendwie noch seine alte Jugendfreundin, ist das, glaube ich, ne? Diese Lenny. Lenny Baska, genau. Genau. Und dann taucht irgendwann eine neue Patientin auf. Und zwar diese Sid Barrett. Sydney Barrett. Einerseits muss man natürlich dazu sagen, Lenny ist, ich weiß nicht, ob sie wirklich auch als seine Jemals Jugend. existiert hat, ne? Das auch, genau das. Ja. Aber auch, ob sie da als Jugendfreundin. Erstmal ist sie einfach nur eine Mitpatientin, ne, in der Klinik. Also, dass sie seine Jugendfreundin ist, wird da nicht erwähnt. Das wird ja auch später nochmal anders entwickelt in der Serie. Einfach eine Mitpatientin, mit der er sich versteht. Und sie fristen da ihr Leben so ein bisschen vor sich hin, bis Sydney Barrett, kurz vorm Sid, der erste Hinweis, weiß ich, ob Katja das auch sagen wollte. Kleines Nicken von Noah Hawley zu Pink Floyd, der britischen Psychedelic- und Progressive-Rock-Band der 60er und 70er Jahre, weil Syd Barrett der erste Sänger von Pink Floyd war, der auch dann aufgrund seiner psychischen Probleme und eines extrem hohen Drogenkonsums nach 2 Alben dann aussteigen musste und auch die Höhepunkte der Band eigentlich nicht mehr verfolgt hat, aber für viele Pink Floyd oder Musikfans, ich muss diesen Exkurs hier gerade machen, sorry, eigentlich immer als der einzig wahre Sänger der Band im Übrigen dargestellt wurde. Egal, das ist natürlich ein ganz klarer Hinweis bei Sid oder Sidney Barrett. Entschuldigung. Großartig. Also nee, mir war das nicht klar, weil ich kenne mich mit Musik gar nicht genau. Aber es steht auch hier in der Wikipedia, sehe ich gerade. Man sollte doch öfter mal diese Artikel zu Ende lesen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich von Anfang an ganz andere Drogen auch mir bereitgelegt. Dann wäre mir auch hätte ich diese Serie viel besser verstanden. Also diese Serie ist schon Trip genug. Ich glaube nicht, dass man da noch irgendwo drauf sein muss, wenn man die guckt. Also, aber ich glaube, dass Musik generell halt eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also gibt es ja auch später, um das mal kurz vorzugreifen, viele Szenen, die halt auch wirklich tatsächlich auf Musik geschnitten sind. Ganz klar, also auch da wieder, wir sind schon wieder, aber das merkt man, man kommt einfach direkt auch wieder ab. Das war jetzt immer noch nicht klar. Die ist halt, ich glaube, so trippy ist ja auch wirklich ein ganz guter... zumindest englischer Begriff für die Serie und diese Referenzen auch zu der Psychedelic 60er, End-60er, Anfang 70er Phase, das strahlt die Serie ja auch so in ihrer ganzen Ästhetik aus. Zur Musik, was ich dann auch gerade noch hinzufügen kann, dass am Ende tatsächlich auch der Song Breathe von Pink Floyd in einer Endmontage auch gespielt wird. Vom Album Dark Side of the Moon, das sage ich nur noch, was auch über Sid Barrett darum ging es auch um seine psychischen Probleme bei dem Album. Das nur kurz, sorry, das muss ich noch hinzufügen. Ich kenne nur Shine On You. Shine On You Crazy Diamond tatsächlich. Yeah, ja, Crazy Diamond. Genau, das ist auf jeden Fall auch über ihn jetzt. Vielleicht habe ich jetzt auch was Falsches gesagt mit Dark Side of the Moon. Aber Shine On You Crazy Diamond, da geht es tatsächlich um ihn, ja. Also jedenfalls, jetzt trifft diese neue Patientin ein. In der psychiatrischen Station, sagt man, glaube ich. Und das ist eigentlich jetzt so Liebe auf den ersten Blick. Und, oder, da war gerade so ein Atmen. Ja, ja, durchaus. Möchte man mir widersprechen. Nee. Ich fand das so schön inszeniert. Das war irgendwie so, das war schon herzerwärmend. Ich finde das total, also das ist ja so ein ganz, ganz, also es gibt eigentlich, diese ganze Serie besteht nur aus abstrusen Elementen, aber diese Liebesgeschichte, die ist ja fast mit einer kindlichen Naivität erzählt. Also vor allen Dingen auch dieses Element, dass die sich ja nicht anfassen dürfen. Also ich setze da einfach mal ein, Sid hat quasi eine ähnliche, oder kommt da auch mit einer Störung, wird sie dort eingewiesen. Und bei ihr ist das halt was sich manifestiert darin, dass sie nicht angefasst werden möchte. Oder so wird sie einem zuerst zumindest präsentiert. So. Und die beiden sehen sich in so einer Gruppentherapiesitzung. Und sie ist die Erste, die halt diesen Gedanken formuliert, was wäre denn, wenn du gar nicht verrückt bist? Sondern dir sagt jeder, dass du verrückt bist, aber was ist denn, wenn das nicht stimmt? Wenn das, was angeblich an dir verrückt ist, dich zu was Besonderem macht. So. Und daraufhin ist seine Reaktion, sich vorzulehnen und zu fragen, ob sie denn seine Freundin sein möchte. und das war's dann. So. Und dann sind die halt zusammen. Also, ich meine, ja, und irgendwann kommt es ja dann doch noch zu diesem verhängnisvollen ersten Kuss und dann... fliegt eigentlich alles auseinander. Dann geht's richtig los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dieser Kuss, der tritt tatsächlich die Handlung der Serie im Prinzip erst richtig los. Ja. Fliegt diese Psychiatrie auseinander. Tatsächlich ist es ja so, in der, soweit ich das auch nachgelesen habe, in den Comics, dass ja auch die Hauptdarsteller oder der Hauptdarsteller tatsächlich ein Teenager ist. Also im Teenageralter bei uns, da muss man auch gleich nochmal drüber sprechen, über den Hauptdarsteller. Was vielleicht ja auch ein bisschen diese kindlich-teenagerartige Beziehung der beiden vielleicht auch ein bisschen beschreibt. Moment, der Darsteller ist im Teenager-Alter? Nein, der Charakter, also die Figur des Comics. Die Comic-Figur. Ach so. Ja, genau. Der Darsteller natürlich gar nicht, weil der wird, das haben wir nämlich noch natürlich nicht erwähnt, der Hauptdarsteller oder die Hauptfigur, David Haller, wird gespielt von Dan Stevens, was ja auch schon für mich zumindest eine der ersten Coups der Serie überhaupt ist, da Downton Abbey-Fans wie ich natürlich Dan Stevens, ist ein britischer Schauspieler eigentlich, aus Downton Abbey eben kennen, wo er, ach du liebe Güte, wo er, glaube ich, über 4 Staffeln den Matthew gespielt hat. Ja. Der dann, nein, da darf man jetzt wahrscheinlich noch nichts zu sagen, der dann verschwindet irgendwann aus der Serie. Wollen wir spoilern, wir schon sehr, aber sehr elegant abgebogen. Ja, was auch immer dann passiert. Genau, und die Figur natürlich, und man mit dieser Figur oder dem Schauspieler dann natürlich überhaupt alles, nur keine so eine Marvel-Comic-Adaption, schon gar nicht den Helden in so einer Adaption verbindet. Und tatsächlich ist er für mich allerdings auch sehr glaubhaft und auch einer der Highlights der Serie eben. Ja, absolut. Wie er das darstellt. Oder wie habt ihr das so wahrgenommen? Ich finde, es ist immer so eine leichte Diskrepanz, weil ich weiß nicht genau, wie alt er wirklich ist, aber ich glaube, er ist so Mitte 30 oder auf jeden Fall Anfang 30. Und dadurch, dass diese Figur aber eben dieses Teenagerhafte ja hat in ihrem ganzen Verhalten, und da wollte ich nochmal zurückkommen, weil du ja vorhin beschrieben hast, wie sozusagen sein Großwerden kurz skizziert wird, und dann erreicht er das Teenageralter, wo sich dann halt eben die Kräfte beziehungsweise die Störung manifestiert, als was man es jetzt eben wahrnehmen möchte. Und dann gibt es diesen Bruch. Und Noah Hawley hat halt, ich habe vorhin noch mal in so ein Interview reingelesen, meinte, dass ihm dadurch quasi ein Stück Lebenszeit auch fehlt, weil er so lange Zeit in der Psychiatrie verbringt, dass er das A ist einer der Effekte, wenn er dann rauskommt, dass er die Welt ganz merkwürdig wahrnimmt. Also das ist eine von Hawleys Begründungen dafür, wieso das eben so eine trippy Umwelt ist. Also so eine Mischung auch aus so einer, also so ein bisschen 50er, 60er Jahre, hochstilisiert und gleichzeitig aber technologisch relativ fortgeschritten, auch wenn die Technik dann wiederum so aussieht, als wenn sie aus irgendwelchen Uraltgeschichten zusammengebastelt ist, aber in ihrer Funktionalität halt sehr fortgeschritten. Also dass das tatsächlich was ist, was er mitgedacht hat bei der Wahrnehmung von David, wenn er dann die Psychiatrie eben nach diesen ganzen Jahren das erste Mal verlässt, und gleichzeitig fehlt ihm aber auch ein Stück Entwicklung. Also es ist eigentlich jemand, der im Erwachsenenalter ist, aber gar nicht die Chance hatte, erwachsen zu werden. Also für mich funktioniert diese Serie auch auf so einer Ebene, das so eine Coming-of-Age-Tale. Also dass er sich in dem Maße, wie er sich seiner Kräfte bewusst wird, er auch als Person dann anfängt zu wachsen, was man ihm vorher gar nicht erlaubt hat, weil das komplett ausgebremst wurde durch dieses, ja, du bist verrückt, mit dir stimmt irgendwas nicht. Und wir sperren dich in eine Psychiatrie ein, und da wird sich dann nur um diese angebliche Störung gekümmert. So. Genau. Und deswegen ist das so eine ganz merkwürdige Diskrepanz. Also ich finde Dan Stevens absolut großartig, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich mag ihn auch als Schauspieler sehr. Ich habe ihn auch zwischendurch mal in einem Film gesehen, der heißt The Guest, wo er so einen völlig unheimlichen Auftragskiller spielt. Den müsst ihr euch mal angucken, das ist so ein B-Movie, das ist großartig. Von daher, ich habe ihn schon mal so ein bisschen auch aus diesem Downton Abbey-Kontext heraus wahrgenommen, sodass das jetzt nicht die komplette Überraschung war, dass er eben auch sowas kann. Und der ist auf jeden Fall herausragend. Aber es gibt halt diese merkwürdige Diskrepanz, dass es halt jemand ist, dem du an sich ansiehst, dass der schon älter ist, der sich aber verhält eben wie so ein Teenager. Macht ihn auch trotzdem so ein bisschen unheimlich, ne? Weil, ja, was total. Ja auch dann, was dann ja auch diese Unberechenbarkeit natürlich auch ein bisschen widerspiegeln soll, die ja von ihm ausgeht. Und schon wieder haben wir uns nämlich, so in einem kleinen Zweig dieser Serie verirrt. Ich weiß nicht, Markus, wolltest du mit der Handlung eigentlich noch weitermachen? Um was geht's eigentlich? Markus kann ja einfach die Handlung chronologisch immer weitererzählen, und wir machen dann so eine Meterschleife an den Stellen, die uns irgendwie nötig wird. Ab der zweiten Folge wird es ja dann auch schwierig, irgendeine linear oder wie auch immer nachvollziehbare Handlung noch wiederzugeben. Wird ja gar nicht erzählt, linear in der zweiten Folge. Also auf jeden Fall tauchen am Ende der ersten Folge, ich glaube, die hat ja Überlänge, eine Stunde irgendwas, 68 Minuten oder so, sehe ich hier gerade. Wenn eigentlich die reguläre Laufzeit einer Folge schon längst vorbei ist, dann werden so in den letzten, ich glaube, 15 Minuten noch fünf andere Hauptfiguren gefühlt, also vier oder fünf, eingeführt. Und zwar diese Leute von dieser, wie heißt sie, Division 3? Mhm. Oder was meinst also, du gerade? Also Division 3 ist die... die ach so, nee, die, das sind die Bösen. Genau. Wie heißt dieses Erholungsheim für Mutanten da? Das Heim heißt Summerland. Ich weiß gerade gar nicht, ob die als Gruppe, also die Mutanten, es sind halt Mutanten auch, ne? Beziehungsweise die Bird, Melanie Bird, die Anführerin, weiß ich gar nicht, ob sie auch ein Mutant ist. Aber sie ist ja die, die sie so um sich sammelt. Und ich weiß gar nicht, haben die einen Namen, diese ganze Gruppe? So eine Art Selbsthilfegruppe für auffällige, verhaltensauffällige Mutanten, so kann man es mal nennen. Und die nehmen sich praktisch den David unter ihre Fittiche. Und dann ist so eine Art ja, Team halt zusammen. Ne? Das ist eigentlich das, was so, das wäre jetzt so eine klassische Dramaturgie oder so eine Origin-Story, wie man normalerweise so einen Superhelden-Pilotfilm aufbauen würde, dass man das halt nicht in den letzten 10 Minuten macht, sondern in den ersten 20 oder so, dass halt dann so ein Team irgendwie zusammenkommt, die dann zukünftig die Abenteuer zusammen erleben. Hier ist das aber eigentlich wie so ein Anhängsel oder so ein, ja, das müssen wir jetzt auch noch irgendwie unterbringen in den Piloten. Aber eigentlich ist schon relativ klar von Anfang an, dass es eigentlich diese Geschichte zwischen dem David und der Sid im Mittelpunkt steht, würde ich sagen. Und diese anderen Figuren, ja, die kommen auch noch dazu, aber die sind jetzt nicht so, ja, eher so Nebenfiguren. Ja, okay, weiß ich gar nicht. Aber also was ich jetzt doch einbringen will, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, ich glaube, es ist ganz wichtig, jetzt in diesem Moment spätestens mal auf die Form der Serie einzugehen und wie Noah Hawley das Ganze wirklich inszeniert, weil was ich jetzt ja vielleicht doch, wie du es jetzt sagst, nach einer relativ klassischen Superhelden-Geschichte anhört, er wird dann befreit und ist dann Teil dieses Teams, wird ja doch vollkommen anders erzählt. Ich fange noch mal ganz, ganz vorne an, sorry, aber wir machen das ja jetzt ganz oft und als Zuhörer kann man vielleicht auch sagen, so ähnlich wie unser Podcast zu chaotisch funktioniert die Serie tatsächlich und assoziiert auch die ganze Zeit herum. Ich habe kein Problem mit Superheldenfilmen oder Serien, gar nicht. Allerdings muss ich zugeben, dass ich in den letzten Jahren durchaus doch ein bisschen müde geworden bin und auch nicht mehr so viel mehr angeschaut habe, auch die Marvel-Serien auf Netflix auch nur teilweise gesehen habe, einfach weil es so viel ohnehin gibt und ich es mich oft nicht mehr so besonders gekriegt hat einfach. Was auch für mich eigentlich gegen Legion gesprochen hat, war auch tatsächlich der Creator Noah Hawley, über den wir gesprochen haben, weil interessanterweise ich zu den wenigen Leuten gehören, die mit Fargo der Serie, die alle super finden, irgendwie überhaupt nichts anfangen konnte und überhaupt nicht warm geworden bin, was auch irgendwie wohl daran liegt vielleicht, dass Fargo einer meiner absoluten Lieblingsfilme immer war und ich irgendwie überhaupt nicht in diese Serie reingekommen bin. Zumindest habe ich dann damals 5 Folgen der ersten Staffel gesehen und dann hat mir dann irgendjemand gesagt, wenn ich jetzt noch nicht drin bin, dann wird das wohl auch nichts. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich höre immer noch so viel Gutes, ich muss wohl doch unbedingt nochmal anfangen, aber naja, das waren eigentlich 2 Gründe, die für mich gegen Legion gesprochen haben, eigentlich mir das anzugucken. Aber ich habe es doch gemacht, weil ich so viel Gutes davon gehört habe und ich war hellauf begeistert. Das kommt ja auch so ein bisschen, ich habe das ja auch nach vorne geschoben, dass wir Legion besprechen. Für mich wirklich eines der Highlights des letzten Jahres, was einfach wirklich an der Inszenierung auch liegt von Hawley. Es ist ja wirklich ein wilder Mix, ein Montagenmassaker, kann man ja irgendwie auch schon sagen. Schnittmassaker. Es wird so eine unfassbar postmoderne Serie. In dieser Form habe ich selten gesehen. Vielleicht letztes Jahr noch vergleichbar American Gods vielleicht auf einer anderen Ebene. Ich weiß nicht, ob ihr sonst, was Serien angeht, ähnliches gesehen habt oder kennt. Also ich habe sowas überhaupt noch nie gesehen, dachte ich spätestens bei der, es ist die 4. Folge, wo es dann einfach wirklich überhaupt ja keine stringente Handlung mehr gibt, sondern wirklich nur noch, man springt hin und her, man weiß nicht mehr, ist das jetzt noch irgendeine Realitätsebene oder ist man jetzt nur noch im Kopf des Protagonisten oder was ist überhaupt los? Dann wird es halt noch mit allen möglichen technischen Spielereien, also irgendwelche Zeitlupen, dann gibt es irgendwelche, das ist dann aber noch später, gibt es ja dann auch noch so Stummfilm-Hommagen, also dann plötzlich in Schwarz-Weiß und ohne Ton gedrehte. Ja, ich glaube, mit Zwischentiteln sogar, ne? Ja, also so Sequenzen mit Zwischentiteln. Und mit Bolero unterlegt. Ja, genau. Das ist das dann gibt es irgendwelche Szenen, wo auf der Tonspur nur noch seltsame Geräusche zu hören sind, statt Dialoge oder irgendwas. Und das geht halt immer hin und her. Und in also pro Folge hat man dann irgendwie schon so 5 verschiedene Realitätsebenen, wo man auch irgendwie überhaupt nicht mehr durchblickt. Also anscheinend scheint ja doch so zu sein, dass das Ganze irgendwie noch einer Linie folgt, oder man kann das ja wohl noch irgendwie auseinander dividieren und interpretieren, aber ich weiß nicht, ob das eigentlich so viel Spaß macht. Also ich habe danach dann immer, nachdem ich die Folgen gesehen hatte, diese Episodenbesprechungen bei Serienjunkies gelesen, wo der Kollege Adam Arndt ist es, glaube ich, wirklich sehr detailliert immer versucht hat aufzuschlüsseln. So, und die Szene ist jetzt aber in der Realität und das findet jetzt aber nur in dem Kopf von dem statt. Und die nächste Szene, da ist dann innerhalb des Kopfes von dem, ist dann noch eine andere Traumebene oder irgendwas. Und dann dachte ich immer, okay, ach so ist das. Das habe ich also gesehen. Aber eigentlich hat es auch sehr viel Spaß gemacht, sich das anzugucken, wo ich wahrscheinlich nicht mal ein Fünftel verstanden hatte. Also ich glaube, es kommt gar nicht so darauf an, dass man das jetzt logisch irgendwie auseinanderdividiert, sondern wirklich einfach diese Freude am Erzählen, an den stilistischen Mitteln und so. Das fand ich irgendwie sehr erfrischend, weil man sowas eigentlich in der Form dann doch eigentlich nie sieht, in Serienform, finde ich. Ich habe so das Gefühl, dass ich so ein bisschen zur Ehrenrettung antreten muss. Also ich finde, es ist ein Unterschied, ob dich die Serie sozusagen bewusst desorientiert oder ob sie tatsächlich unverständlich ist. Und ich hatte nie das Gefühl, dass sie tatsächlich einfach nur wirr ist, um irgendwie wirr oder innovativ zu sein, sondern dass sie dich halt mit Absicht desorientiert, weil diese Hauptperson total desorientiert ist. Und die Folge, in der sich das am stärksten manifestiert, ist die Folge, ich glaube, das ist sogar direkt die zweite, nachdem es halt zu diesem verhängnisvollen Kuss kommt und sie beide sozusagen aus der Psychiatrie auf verschiedene Art und Weisen rauskommen, wird er ja gekidnappt von dieser Gegenvereinigung, nennen wir es mal. Und die ganze Folge, die wechselt tatsächlich zwischen zwei Ebenen hin und her. Und zwar weiß man immer nicht, ob er noch in der Psychiatrie ist und sich einbildet, verhört zu werden, oder ob er verhört wird und dann immer wieder sozusagen in Gedanken zurück in die Psychiatrie wechselt, zu der Vorgeschichte, wie er da überhaupt hingekommen ist. So. Und diese Desorientierung, die spiegelt halt haargenau die Desorientierung dieser Figur wider, die A damit konfrontiert wird, du bist gar nicht krank, du hast Superkräfte und dann auch noch welche, die offensichtlich jedes Maß übersteigen. Und B, das ist das erste Mal, dass er wieder in die Welt zurückgeht und dann aber gleich in so eine Extremsituation gerät. Und obendrein lösen ja akute Stresszustände bei ihm aus, dass sich diese Kräfte überhaupt erst manifestieren. Das heißt, er hat auch noch damit zu kämpfen. Aber am Ende puzzelt sich das ja immer wieder irgendwie zusammen. Und man bewegt sich auch nicht permanent auf irgendwie mehreren Ebenen, ohne dass einem das erklärt wird, wo man gerade ist. Also die späteren Realitätsebenen, da wird zumindest angekündigt. Aha, so Folge 3 oder 4 ist das, glaube ich, als er dann schon in Summerland ist. Da geht es halt um diese Memory Work Spaziergänge. Und da wird aber angekündigt, so der Kollege, ich weiß gar nicht, wie sein Name ist. Ja, den kann man auch nicht aussprechen. Genau, Tonomy Wallace. Ah, okay. führt uns jetzt zurück in deinen Kopf quasi und da sind wir dann aber alle und da ist halt relativ klar, wo sich das hinbewegt, auch wenn das natürlich so eine sehr, also eine Ebene ist, die halt fantastisch ist, aber nichtsdestotrotz ist man nicht mehr total desorientiert, sondern ja, aber dann gibt es ja doch geführt. Auch wieder, dass die dann plötzlich, nachdem die schon die halbe Folge durch die visualisierte Erinnerung von dem marschiert sind, dann plötzlich feststellen, das ist jetzt doch gar nicht die real, also ist gar nicht die reale Erinnerung von dem, sondern wieder irgendeine, weiß ich nicht, eine vorgetäuschte oder ein Traum oder irgendwas, was sich, also was man gar nicht für bare Münze nehmen kann. Ja, aber das hast du ja anscheinend verstanden, oder? Sonst könntest du uns das ja jetzt. Ja, nachdem ich jetzt diese ganzen Texte gelesen habe, habe ich das verstanden. Aber ich glaube, während ich mir das angeguckt habe, dachte ich echt, was ist jetzt los? Nee, also, weil ja eigentlich permanent die Erwartungen der Zuschauer dann so den entgegengelaufen wird. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich hatte jetzt keine massiven Verständnisprobleme, dass ich irgendwie überhaupt gar nicht mehr wusste, wo man sich befindet und okay, wo es schon, hingeht. Also ich wusste spätestens ab der vierten Folge nicht mehr, was da abgeht. Markus war voll auf dem Drogentrip dann. Ich will das auch nochmal unterstützen, was Katja sagt, ich glaube, als Zuschauer ist man erstmal wirklich auch komplett erschlagen von dem, was da auf einen einstürmt. Stimme aber auch Markus natürlich zu, dass man erstmal auch da sitzt und das gerne einfach aus Genuss an dieser visuellen Pracht, die da entfaltet wird, auf sich einwirken lässt. Und natürlich ist es genau das, was Hawley oder was die Serie auch will, den Zuschauer eben desorientieren, hat Katja gesagt, also wirklich zu verunsichern, auf welche Realitätsebene eigentlich jetzt die in Anführungszeichen richtige ist. Ne? Also auch, ich kam eigentlich eben auch drauf, weil Markus, du hast von dieser Befreiung durch die Gruppe am Ende gesprochen in den letzten 10 Minuten. Und auch da stellt sich ja doch relativ schnell die Frage, ob das nicht eigentlich eine Wahnvorstellung der Hauptfigur ist, der jetzt quasi noch in der Anstalt, in der Psychiatrie sitzt und das sich herbeifantasiert, ne, und sich das eben zusammenreimt. Und genau damit wird ja auch immer wieder gespielt, dass wir wirklich uns nicht bis zum Ende oder ja, zumindest bis zum fortgeschrittenen Teil der Serie nie sicher sein können, was ist jetzt wirklich Realität. Nochmal ganz extrem spielt die Serie auch ein paar Folgen später, eigentlich so gegen Ende nochmal damit. Da gibt es nämlich nochmal, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt Spoiler ist oder inwieweit wir davon reden, die Serie ist jetzt ja schon ein bisschen älter, sind wir auf einmal wieder in der Psychiatrie und sitzen dort alle. Also wir werden nochmal. Das habe ich verstanden. Nochmal verunsichert. Das war übrigens großartig, das war also eine komplette Folge und ich glaube insgesamt von gegen Ende der fünfte bis Anfang der 7. Folge oder so, wo ja diese Zeit, also die Zeit auf der richtigen Realitätsebene wird einfach angehalten, ne, wo diese Kugel da auf die Protagonisten losfliegt und dann hält, glaube ich, Sid praktisch die Zeit an, indem sie sich auf die Gedankenebene oder wie man das jetzt wieder nennen will, flüchtet. Und dann gibt es halt praktisch 2 Folgen oder eine ganze und 2 halbe Folgen, die komplett jetzt nur in dem Kopf der Hauptfigur praktisch spielen. Also das fand ich schon großartig, da dachte ich schon, diesen Mut muss man erstmal haben. Die Handlung auf der realen Ebene wird für 2 Folgen komplett angehalten, geht überhaupt nichts weiter und man macht jetzt eine komplette und dann auch Teile von 2 anderen Folgen, die dann jetzt komplett nur in dieser Gedankenwelt spielen. Also und dann irgendwann, es war jetzt auch nicht so wahnsinnig lang, diese Staffel, ne? Wenn man eh nur 8 Folgen hat und dann irgendwann zwischendurch sieht man dann immer nochmal, dann stehen die wieder auf der Realitätsebene so stumm, starr und die Kugel ist immer noch in der Schwebe und dann irgendwann nach 2 Folgen, wenn das dann alles entworren ist, dann geht dann tatsächlich, fliegt diese Kugel dann mal weiter oder so. Und das Finale ist ja dann diese Bolero-Inszenierung, wo dann halt auf verschiedenen Ebenen quasi die Leute gegen diesen Zustand ankämpfen, also je nachdem, wo sie sich gerade befinden. Wobei wir ja da schon wirklich bei so einem zentralen Aspekt ist, und zwar dieses Spiel mit der Realität. Und ich finde, dass die Serie nichtsdestotrotz, also obwohl ständig halt Realität in Frage gestellt wird, weil der Protagonist sie für sich permanent in Frage stellt. Ich ich wollte nochmal zurück zu diesem Moment, wo er gerettet wird und du sehr richtig sagst, dass man da immer noch nicht sicher sein kann, ob er sich jetzt quasi einbildet, gerettet zu werden durch Sid und ihre Kumpanen oder ob er immer noch in der Psychiatrie ist oder das tatsächlich so passiert, wie er das erlebt. Da gibt es einen Moment, wo die in der Flucht sind und immer noch quasi unter Beschuss und eigentlich ist es der dümmstmögliche Moment, um anzuhalten und jetzt quasi generell alles in Frage zu stellen, aber er zwingt sie trotzdem anzuhalten und guckt sie an und fragt sie, bist du echt? Weil das für ihn einfach nichtsdestotrotz, obwohl sie quasi um Leib und Leben fürchten müssen, die zentrale Frage ist, ob das jetzt alles real ist, was da gerade mit ihm passiert. So, weil das halt was ist, mit dem er dann im Prinzip für den Rest der Serie ja auch permanent zu kämpfen hat. So. Und Noah Hawley hat es formuliert auch in einem Interview und da gibt es auch eine Szene ganz zum Ende hin, wo er halt auch selbst sagt, dass er Angst davor hat, sich dieser Hoffnung zu ergeben. Und er benutzt tatsächlich das im Englischen das Verb surrender. Also sich da reinzugeben, dass das tatsächlich alles real ist, dass er nicht verrückt ist, dass er diese Kräfte hat, dass es diese Leute gibt und dass er eben in dieser neuen Situation sich jetzt befindet. Und wie Melanie das über seine Erinnerungen sagt, seine Geschichte neu schreiben kann. So. Und das steht für ihn aber trotzdem halt eine große Angst da, weil es natürlich gleichzeitig, also Holly formuliert es so schön, es gibt natürlich, also er hat Angst davor, dass es tatsächlich eben doch nicht real ist. Und wenn er sich dann dieser Hoffnung ergibt, dann hat seine Krankheit gewonnen. Also wenn er sagt, ja, diese ganzen Sachen, die mir jetzt passieren mit den Superkräften und den ganzen Leuten, das ist meine neue Realität, aber das wird ihm eigentlich nur vorgegaukelt von seiner Psychose, dann hat die Psychose gewonnen. Und das ist halt dieser zentrale Konflikt dieser Figur, die natürlich hofft, dass das alles stimmt, aber gleichzeitig dadurch, dass ihr Leben lang eine völlig andere Geschichte erzählt wurde, Angst hat, sich darauf einzulassen, wenn sie das dann tut und überhaupt gar nichts mehr hinterfragt, dann könnte es natürlich auch bedeuten, dass sie dann komplett verschwindet. So. Wo du das gerade sagst, fällt mir auch wieder auf, wie auch beim Schauen und vielleicht auch den Zuhörern, die es eben jetzt vielleicht noch gar nicht kennen, dass doch bei der Art, bei diesem Plot oder bei dieser Storyline, die erinnert doch auch teilweise sehr an Matrix, ne? Also ja. Das ist mir auch beim Sehen schon, kam mir diese Parallele auf jeden Fall auf, so ein bisschen, das kann man schon ein bisschen damit vergleichen, eben, ne? Dieses Neo und der dann Morpheus, vor diese Wahl mit der Pille gestellt wird und diese Welt, die sich aufgebaut hat. Das ist ja meine Anti-Referenz schlechthin. Gut, dass mir das nicht aufgefallen ist. Okay, aber es ist... Da hätte ich gleich abgeschaltet. Es geht ja wirklich jetzt auch nur so um diese Struktur, ne, die da so ein bisschen... Ich glaube, es wird ja auch nicht kopiert oder so. Es ist einfach ja eine klassische Struktur. Überhaupt, was ich gerne noch anmerken würde, wenn man für Menschen, die sich vielleicht immer noch nicht ganz vorstellen könnten, wie diese ganzen... Ich glaube, Noah Hawley hat übrigens bei der Serie auch von Dekonstruktion eines Superhelden gesprochen, was ich finde, die Serie ganz gut widerspiegelt. So, wenn man sich so ein bisschen das visuell vorstellen will, also da gibt es ja auch Parallelen, wenn man zum Beispiel, woran muss, also neben Matrix, die ja auf einer, oder doch kann man eigentlich schon als Referenz, finde ich, teilweise nehmen, aber auch natürlich Serien wie Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Jetzt muss ich gerade selbst überlegen, wie er im Deutschen nochmal hieß. Vergiss mal nicht. Eben auch dann quasi die Visualisierung der Gedanken und der Erinnerungen in einem Kopf. Da sind viele Parallelen oder auch sowas wie Inception, wo es eben um diese Träume geht. Also da gibt es schon Referenzen der Serie, die da gezogen werden können, ne, visuell. Es wird nur noch mehr auf die Spitze getrieben, ne? Noch weiter auf die Spitze getrieben, diese Visualisierung. Das wollte ich nur noch mal anmerken, sodass man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann, wie das da so inszeniert wird. Genau. Ich wollte zu meinem vorherigen Beitrag noch anknüpfen, diese Geschichte mit der Realität. Es wäre natürlich relativ wohlfeil, sozusagen in diese Falle zu tappen und zu sagen, naja, es ist halt alles subjektiv. So, das macht die Serie eben nicht. Ich finde, diese ganzen Das spielt sich ja irgendwann, spielt sich das in seinem Kopf ab, beziehungsweise, das hatten wir ja kurz vorher auch schon angesprochen, er begibt sich dann auf diese sogenannte Astralebene, auch in so einer Stress- und Angstsituation und trifft dort jemanden, der dort tatsächlich gefangen ist. Also der sich so weit in seine eigene Gedankenwelt begeben hat, mutmaßlich auch jemand, der halt ähnliche Kräfte hat, der Ehemann von Melanie Bird. Der Mann in der Taucherglocke. Genau, der Mann in der Taucherglocke, was halt so ein Nebenerzählstrang ist, dass sie ihn halt verloren hat und im Prinzip seit, ich weiß gar nicht, über 20 Jahren darauf wartet, dass er halt da aus dieser Astralebene wieder zurückkehrt und seinen Körper im Keller von diesem Summerland halt in so einer Art Kryo, in so einer Art Kryo-Zustand, also eingefroren hält, in der Hoffnung, dass er halt, wie gesagt, dahin wieder zurückkehrt. Und der sagt dann an einer Stelle, ja, du bist hier zwar der König über dieses ganze, über diese ganze Umgebung, also er kann sich im Prinzip alles zusammenträumen, er hat sich dann da diesen komischen Ice Cube zusammenfantasiert, wo er wie so eine Art Fernsehmoderator da sitzt, die eine Folge, die fängt auch damit an, dass er quasi in die Kamera, also auch wieder so ein schöner Bruch der vierten Wand, als wie so ein Märchenerzähler, die Folge anfängt einzuleiten durch Exposition. Und er sagt dann halt zu David, ja, das ist, du bist zwar hier der Herr über diese ganze Welt, aber es ist nichts davon real. Also das heißt, da wird so ein Gegenstück dazu aufgemacht, zu diesem etwas zu stark vereinfachten Gedanken von, naja, Realität, das ist halt immer, je nachdem, wer halt drauf guckt, so ist alles subjektiv. Es ist eben nicht alles subjektiv. Ich glaube schon, dass die Serie trotzdem so eine Art objektive Realität im Kern hat, die aber in gewisser Weise als eine Art Negativstelle beschrieben wird. Also es ist eben einerseits nicht einfach nur das, wo jeder irgendeine subjektive Sicht drauf hat, aber es ist auch nicht komplette Anarchie. So, also es gibt immer noch, es gibt tatsächlich Realität, auf die sich irgendwie alle einigen können. Das ist auch so ein sehr, sehr aktuelles zu Zeiten von Trump. Ja, absolut richtig, genau. Also das im Laufe der Serie und vor allen Dingen dann nochmal, du sagst es, es gibt auch immer frühere Hinweise schon darauf und auch schon allein, dass man die Serie, wie es auch Markus getan hat, schon sich auch anschauen kann und sie auf einen einstürmt, aber man sie ja trotzdem verfolgen kann, weist ja auch darauf hin, dass man das durchaus mitbekommt, auf einer Bewusstseinsebene vielleicht, die man gar nicht so bewusst selbst auch wahrnimmt. Naja, man muss ja nicht alles jetzt irgendwie verstehen oder intellektuell oder ich muss ja nicht, wie gesagt, jetzt mich durch die Drehbücher wühlen oder die Anmerkungen des Autors, um zu verstehen, aha, das spielt jetzt, das ist jetzt real, das spielt auf der Ebene oder was, um das jetzt als einfach als künstlerisches Werk genießen zu können. Also ich habe auch keine Ahnung, oder was in manchen Filmen von ich denke immer an, kennt jetzt wieder in Deutschland keiner, Olivier Assayas, gibt so einen Film Demon Lover, da saß ich auch drin und dachte die ganze Zeit, um was um alles in der Welt geht es ja eigentlich. Aber es war halt einfach toll gemacht und irgendwie mit ungewöhnlichen Stilmitteln erzählt. Und dann muss ich ja nicht unbedingt jetzt, ja, alles irgendwie logisch nachvollziehen können. Das stimmt, was mir aber trotzdem bei der Serie auch beim zweiten Mal, wo ich sie jetzt, oder der Staffel, wo ich beim zweiten Mal, wo ich sie jetzt gesehen habe, aufgefallen ist, für mich funktioniert sie ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, in Man in Black würde man Blitzdings sagen, ich schaue mir wirklich die Serie an und die, mit großem Genuss jede Folge und merke aber, wenn ich sie danach zusammenfassen will, dass ich quasi auch so ein schwarzes Loch habe, weil ich mir sehr schwer fällt, das dann wiederzugeben, was ich da gerade gesehen habe. Und in diesem Zusammenhang vielleicht nochmal auch der Link zur Serie, was wir nämlich noch gar nicht angesprochen haben, was man vielleicht doch tun sollte, ist, dass die Krankheit, die vermeintliche Krankheit von David eben doch durchaus einen Hintergrund hat. Also es ist eben nicht nur seine Stärke, die sich dann als Mutant eben beweist, sondern er hat in sich drin, und das ist ja auch der Gegner dieser gesamten Staffel, noch eine Art Parasit sitzen, Shadow King, als Shadow King stellt, der sich dann am Ende heraus, und eigentlich ist er der zentrale Gegner, und das ist ja, wenn man sich nämlich fragt, worum geht es eigentlich in diesen 8 Folgen? Jetzt wissen wir immer noch nicht nach einer Dreiviertelstunde, was geht. Genau, aber doch, was vielleicht der Antrieb ist, warum man sich 8 Folgen noch anschaut, ist ja nicht nur jetzt diese keine Psychotherapiesitzung, und sondern eben doch auch ein dann doch irgendwie dieser Kampf gut gegen böse auf einer sehr, sehr speziellen Ebene. Dieses Shadow Kings, auch ein ehemaliger Mutant, der sich da eben festgenistet hat und den ja David auch lange Zeit verleugnet. Und ich glaube, er vergisst ihn nämlich auch jedes Mal erstmal wieder, wenn er auftaucht. Daran musste ich nämlich denken, dass ich nach jeder Folge mich auch nicht mehr so richtig erinnern kann, was ich da eigentlich gerade gesehen habe. Ich glaube, das macht der quasi selber, so wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem jetzt auch beim zweiten. Also ich meine, man muss natürlich dazu gucken, ich habe die jetzt auch 2-mal geguckt und das letzte Mal eben gerade erst vor kurzem. Ja, und das hilft natürlich extrem so. Also ich hätte jetzt mit irgendwie einem halben Jahr Abstand oder dreiviertel Jahr Abstand hätte ich jetzt natürlich auch nicht so darüber reden können, wie ich da jetzt in der Lage zu bin, weil das halt alles noch relativ frisch ist. Und also mal davon wenn das beim zweiten Sehen dann plötzlich alles ganz klar ist, was wo wann passiert, aber ich glaube, dann hätte ich gar keine Lust, also dann gucke ich es mir nicht nochmal an, weil das war eigentlich das Interessante. Also wenn ich jetzt so immer, okay, jetzt sind die auf der Ebene, jetzt in der nächsten Szene gehen die wieder da und das ist jetzt wieder real und das ist da, das hätte ich eigentlich ein bisschen langweilig so gefunden. Also für mich hat es das Geheimnis. Für mich hat es das überhaupt nicht weniger faszinierend oder trippy gemacht. Ich hatte das eben auch total, als ihr das da nochmal beschrieben habt, dann total an wie OA eigentlich erinnert, was wir, glaube ich, danach, kam es danach, oder ich habe es, glaube ich, zumindest danach gesehen. Na, ich glaube, die Veröffentlichung war etwas früher, ich glaube, die kam, OA war Ende des Jahres und das im Februar, aber das tut sich jetzt nicht mehr. Ja, oder vielleicht, aber jedenfalls, wo man das ja auch hat, gerade diese, wo dann dieser Typ, der da seit 30 Jahren verschollen ist, auf einer anderen, ja, was Gedankenebene oder in seinem eigenen, keine Ahnung, wie man das jetzt ausdrücken soll, in seiner eigenen Gedankenwelt sich verloren hat und nicht mehr in die Realität zurückfinden kann. Und dann gibt es ja in VOA auch immer diese Szenen, wo sie dann aus die Hauptfigur aus der Realität rausgerissen wird und dann ist sie da plötzlich in so einer, teilweise wie man sich so ein kindhaft so einen Himmel vorstellt oder so ein Leben nach dem Tod vorstellt und spricht dann mit irgendwelchen Figuren da, die man als Engel oder als sonst irgendwas interpretieren könnte. Und da ist ja eigentlich auch völlig egal, ist das jetzt die Realität? Will uns die Serie jetzt erzählen, okay, nach dem Tod kommen wir alle in den Himmel und treffen da irgendwelche Engel? Oder ist das jetzt vielleicht auch alles nur, also weiß man ja auch nie, ob diese Hauptfigur irgendwie verrückt eine psychische Krankheit hat oder was da jetzt Einbildung ist, was Realität ist. Und das macht doch eigentlich gerade den Reiz dieser Serien dann auch aus, dass das nicht so eindeutig zuordbar ist. Also ich stimme dir zwar bis zum gewissen Grad zu, aber andererseits, wie ich schon gesagt habe, also wenn es jetzt alles einfach nur willkürlich und unverständlich wäre, dann wäre es ja auch irgendwie ein Stück weit ein bisschen sinnlos. Also willkürlich ist es ja nicht. Das habe ich ja, das war ja das, was ich meinte. Man kann es ja offensichtlich, wie der Kollege Arndt bei Serienjunkies es gemacht hat, kann man es ja offensichtlich so logisch auseinander analysieren. Nee, kann man ja auch. Genau. Aber die Frage ist halt, bringt mir das jetzt unbedingt einen Mehrwert, dann das genau zu analytisch nachzuvollziehen? Also mir hat das oder total einen Mehrwert gebracht. Also gerade jetzt so beim zweiten Gucken, weil ich da erst so richtig, also ich habe beim ersten Gucken, habe ich glaube ich mehr so geguckt wie du, halt einfach dieses Stilmittel genossen und dieses völlig abwegige und ungewöhnliche, weil halt eben Serien auf diese Art und Weise schlichtweg nicht gemacht werden in der Regel. Aber da ist halt unglaublich viel drin. was auch mit Absicht da drin ist. Also Noah Hawley ist ja da mit einem gewissen Anspruch rangegangen und nicht einfach nur mit dem Anspruch, irgendwie einen 70er-Jahre-Drogentrip zu inszenieren über 8 Folgen. Und dann wird man, glaube ich, auch ihm und der ganzen Arbeit und den ganzen Vorüberlegungen, die angestellt wurden, nicht gerecht, wenn man das jetzt, also ich finde, das reduziert das ein bisschen. Ich finde, du hast völlig recht, dass es halt von den Stilmitteln einfach phänomenal ist und man sich da auch ein Stück weit, auch wenn man es versteht, muss man sich der Serie, glaube ich, ein Stück weit auch ergeben, weil man entweder da mitgeht bei diesen ganzen Brüchen und dieser fragmentierten Erzählweise und diesem extrem desorientierenden, auch visuellen, weil der Witz ist ja, dass das auch in der Welt nicht verortet wird. Also das kommt ja noch dazu. Man hat nur punktuell, man hat diese Psychiatrie und dann hat man Summerland. Aber es wird einem irgendwie nie, du hast halt nicht wie so in so einem klassischen Film irgendwelche Establishing-Shots, wo dann von oben eine Stadt gezeigt wird, wo man dann weiß, aha, das Haus befindet sich irgendwie am Rand. So. Und dir wird keine mentale Karte aufgemacht, wo du dich eigentlich in der Welt befindest. Was halt zusätzlich noch dazu beiträgt, dass es halt so verwirrend ist. Aber nichtsdestotrotz, also die Art der Beschäftigung, also die Beschäftigung mit diesem Außenseitertum, mit psychischen Krankheiten und dann, worüber wir ja eigentlich noch nicht so wahnsinnig viel geredet haben, wo ich jetzt auch nochmal drauf zurückkommen wollte, das Unterwandern von Superhelden-Klischees. Also da ist einfach so viel drin. Ich fände es schade, wenn ich das alles nicht nochmal wahrgenommen hätte, so wie ich das beim zweiten Mal gucken jetzt gesehen habe. Ja, da stimme ich dir zu. Also ich habe es auch beim zweiten Mal im wahrsten Sinne des Wortes wiederentdeckt. Und vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass ja doch auch dann bald die zweite Staffel laufen wird. Was auch schon eine kleine Überraschung ist, dass sie wirklich verlängert wurde, obwohl Noah Hawley für den Sender FX natürlich auch ein enorm wichtiger Mann ist. Durch den Erfolg mit Fargo hat er da vielleicht einen Teil eines Freifahrtscheins wahrscheinlich sowieso bekommen bei der Serie und man bei den Verantwortlichen dachten, wenn es eine Marvel-Serie wird, dann wird es auch schon super. Ich glaube schon, dass die Serie viele Zuschauer vor den Kopf gestoßen hat, die sich da ein mehr oder weniger klassische Serie erhofft haben und ich weiß nicht, wie die Zuschauerzahlen waren. Ich habe schon befürchtet, dass es nicht weitergeht, aber es wurde verlängert und deswegen kommt sie. Ich glaube, es war mal für Februar angekündigt, ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt noch aktuell ist. Mhm. Geht sie zum Glück weiter und schon dafür fand ich es auch ganz gut, da nochmal auch auf Stand zu kommen. Ja. Also gut, mit Marvel oder mit klassischen, was man jetzt versteht, Marvel-Filme oder Marvel-Serien oder klassische Superhelden-Comic-Verfilmung hat es, würde ich sagen, eigentlich absolut null zu tun. Ja. Absolut. Wobei wir sind ein bisschen abgekommen, wir waren beim Shadow King eigentlich, ne? Als so dem großen Bösewicht, gegen den, wobei der sich ja wirklich lange versteckt hält und immer nur so angedeutet wird. Aber der sieht ein bisschen aus, als wenn er aus so einem alten tschechischen Kinderserie, ja. So aus Pappe gebastelt, hat man dem Schauspieler so einen Kopf auf seinen richtigen Kopf gestülpt. Achso, ne, das ist die kindliche Manifestation davon, ne? Da gibt es ja dann aber nochmal was dieses Wabbelding. So ein bisschen, genau, dieses Wabbelding, was echt schon fast so ein bisschen Horrorelemente hat. Also nicht, dass der mich jetzt um den Schlaf gebracht hat, aber der sieht schon gruselig aus, finde ich. Ich finde den schon eklig, ja. Ja. Das muss ich schon wieder vergessen haben. Es ist so ein bisschen. So, jetzt können wir ja mal spoilern, oder? Der. Müssen wir vielleicht ist auch. Jetzt eigentlich der Shadow King, ist eigentlich Lenny oder Benny oder Ja, stimmt. Ja, man kommt nicht umhin. Damit fängt schon wieder an. Also irgendwelche Hauptfiguren, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Also ja, es ist, um das Wort auch zu benutzen, ist, er manifestiert sich in dieser Figur, ne? Also er wird erstmal ist es ja auch nur eine erstmal nur in den Gedanken von David, ne? Also existiert, es ist ja, er existiert ja nicht wirklich, also Lenny, das ist ja auch, wie sagt man das, Benny, Lenny, die beste Freundin, stellt sich ja dann auch, wenn wir beim Spoilern jetzt schon sind, später ja eigentlich auch als ein Mann heraus, der da Lenny hieß, was aber glaube ich ja... Benny? Genau. Hieß der doch. Lenny. Nee, der Mann hieß Benny, oder? Sie heißt Lenny? Jetzt komme ich auch durch. Ja, richtig, ja, korrekt, korrekt. Genau, genau. Ja. Warum das, das war glaube ich eine recht praktische Gründe eigentlich, warum das in der Serie passiert ist, weil ursprünglich war die Rolle tatsächlich für einen Mann vorgesehen und Aubrey Plaza, die Schauspielerin, hat auch für eine andere Rolle vorgespielt, wurde dann aber, kam dann irgendwie zu dieser Rolle und hat das unter den Voraussetzungen gemacht, dass der Text für den Mann auch gleich bleibt. Das heißt, ursprünglich war diese Rolle tatsächlich für einen Mann vorgesehen, aber und sie ist letztendlich dann ist quasi das äußere Erscheinungsbild des Shadow Kings. Ne? Also taucht ja auch dann am Ende wieder auf, wenn eine andere Figur quasi weiterfährt. Jetzt gut, das hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht so umschreiben müssen, wenn wir sagen, wir spoilern sowieso alles. Ich weiß sowieso nicht mehr, wovon du redest, ja, das ist dann das Ende der Serie, der Staffel halt. Ja, was ja halt offen ist. Ne? Also, genau, aber es, ganz, aber ja. Es... Ja, genau. was ja auch wirklich ein bisschen verwirrend noch zusätzlich ist, ist ja auch, dass wirklich auch die Serienfolgen haben keine Titel. Also es wird einfach auch von Chapter 1 bis Chapter 8 durchnummeriert, was auch die Orientierung, finde ich, nochmal ein bisschen erschwert. Genau, aber ich weiß gar nicht, wolltest du eigentlich zum Shadow King, der ist ja schon so eine Art klassischer Bösewicht dann letztendlich schon, wenn er auch natürlich in einem komplett anderen Kontext irgendwie dargestellt wird. Keine Ahnung. Ja, aber gleichzeitig, genau, also was ich zudem noch sagen wollte, ist im Prinzip ist sogar dieser Bösewicht ist halt auch wieder Teil dieses inneren Kampfes, den der Hauptheld ausstellt. Weil der kämpft ja am Ende im Prinzip gegen sich selbst. Ja. So, diese Figur ist ja was Teil von ihm ist und die größte Anstrengung ist dann sozusagen, sich davon zu lösen. Interessanterweise hat mir mal so das Einsichtigste, was mir jemand mal über Depressionen gesagt hat, über den Prozess damit irgendwie zu lernen, umzugehen oder halt, sagen wir mal, gesünder zu werden, dass ein Teil von dir gar nicht gesund werden möchte, weil es so schwer ist, sozusagen die eigene Persönlichkeit von den Symptomen zu trennen, dass man dieser Anstrengung unter Umständen gar nicht eingehen möchte. Und das ist ja so ein, da musste ich sehr oft dran denken, während ich die Serie geguckt habe, weil man hat ja diesen Effekt tatsächlich auch, also diese Folge, die dann komplett in seinem Kopf spielt, wo er die alle in seine ehemalige Welt mitnimmt. Das ist wie so ein Aufgeben. Also er gibt sich drein in das, was ihm früher als Normalität vorgespielt wurde. Ja, er hat eine psychische Krankheit, die ist definiert, er ist in dieser Psychiatrie, da sind abgeschlossene Räume und ein bestimmter Zeitplan, er kann sich darin orientieren, es ist eben nicht mehr desorientierend. Und das Bizarre ist, dass die Serie, die Folge, die komplett in seinem Kopf spielt, das ist die mit der klarsten Struktur und mit der, ich sag's mal übertrieben, langweiligsten Erzählung. Weil die dann alle in dieser Klapse sind und alle nur noch auf ihre Unzulänglichkeiten reduziert werden im Grunde. Also wir haben eigentlich kaum über die anderen Figuren gesprochen und was sie für Kräfte haben. Also es gibt eine Figur, die besteht aus zwei Leuten, die sich einen Körper teilen und das ist so ein nerdiger, älterer Herr und eine extrem kampfeslustige junge Frau. Die werden reduziert auf, ja, wir sind nur so ein co-abhängiges, etwas unheimliches Pärchen durch diesen Altersunterschied und wir müssen deswegen therapiert werden und sind in der Psychiatrie. Melanie Bird wird reduziert auf jemanden, der halt sich der Realität verschließt, dass ihr Mann einfach mal gestorben ist vor über 20 Jahren. Der ist also nicht auf irgendeiner Astralebene. Also da wird quasi alles, die ganzen fantastischen Elemente werden wieder rausgenommen und das auf diese langweilige Normalitätsebene runtergebrochen. um sozusagen das zu spiegeln. Und für David ist das wie so ein Luftholen oder so eine Erholungsphase, weil er sich jetzt plötzlich mal für eine Weile nicht damit auseinandersetzen muss, wer er denn tatsächlich ist und ob er denn nun Superkräfte hat oder nicht und wieso ihm sein ganzes Leben vorgemacht wurde, dass er eigentlich krank ist. Wobei damit dann aber auch sehr, sehr deutlich gemacht wird, dass das eben nicht die Realität ist, sondern es sich alles komplett nur in seinem Kopf abspielt. So, und da bricht ja dann auch irgendwann, also das ist quasi so wie die Ruhe vor dem Sturm, weil da bricht dann irgendwann halt tatsächlich der Konflikt mit diesem Shadow King raus, weil der auf verschiedene Arten und Weisen halt entdeckt wird. Auch dadurch, dass Sid sich halt in der Psyche von David halt anders auskennt als die anderen Figuren. Und das dann letztendlich aber eben so ein Kampf mit sich selbst ist und gegen sich selbst, um diesen Parasiten da zu extrahieren, der ihm ja auch diverse Dinge vorgegaukelt hat. Unter anderem, dass sie auch einen Hund haben. Also eine der Manifestationen dieses Shadow Kings ist ja irgendwie in der Kindheit, ist das noch eine relativ harmlose Manifestation. Das ist dann halt, das war dann der Hund, wo dann die Schwester irgendwann sagt, ja, wir hatten aber nie einen Hund. So. Stimmt. So. Mir ist gerade noch eingefallen, als du die beiden Figuren geschildert hast, der ältere Herr, in dem eine, der sich den Körper mit der jüngeren Kampfsportlerin teilt, die ja beide den Namen Carrie tragen. Genau. Einer R mit C-A-R-Y geschrieben, sie K-E-R-R-Y. Und wo es auch der Serie oder Holly auch Spaß macht, auch hier nochmal ein bisschen mit David auch auf einer Humorebene zu spielen. Er liegt einmal im MRT, wo Carrie, also der ältere Mann, sein Gehirn untersucht oder scannt. Und dann hört David Carrie mit Carrie reden und zweifelt natürlich auch da wieder, als er gerade gerettet wurde, an seinem Verstand oder glaubt doch eben wieder, dass er quasi wieder da eingeholt wird. Also das ist auch noch eine ganz, ganz, ganz lustige kleine Szene, wo man merkt, wo sich Holly auch einen Spaß irgendwie auch daraus macht, damit macht. Ich glaube auch, weil wir jetzt, ich glaube nur im Vorgespräch, wie man so schön sagt, auch gar nicht auf den Comic, glaube ich, eingegangen, weil wir jetzt alle zwar der Meinung sind, dass es höchstwahrscheinlich sich sehr von der Comicvorlage löst, aber wir wissen jetzt auch gar nicht, ob es diese Figuren in den Comics gibt. Wahrscheinlich doch, ich habe gerade, es gibt einen unglaublich langen Wiki-Artikel über den Shadow King, in welchen Heften der wann aufgetaucht ist und gegen welche X-Men-Formation gekämpft hat. Und da scheint mir da doch eher so ein traditioneller Superschurke zu sein, der dann in irgendwelche Gefechte mit Professor Xavier verwickelt war. Also ich glaube mal, viel mehr als den Namen wird man hier wohl auch nicht übernommen haben, würde ich jetzt mal so wagen zu behaupten. Genau wie diese geheimnisvolle Astral Plane-Ebene da, die man wahrscheinlich nur kennt, wenn man in seiner Kindheit die ganzen Spider-Man-Hefte gesammelt hat. Ich gehörte leider nicht dazu. Ja, aber wie gesagt, also ich bin auch der Meinung, dass das eigentlich komplett unerheblich ist. Also man kann noch nie ein Comicbuch gelesen haben und man muss noch nicht mal sich groß mit den X-Men auskennen oder geschweige denn mit dem Marvel-Universum an sich, um A, diese Serie genießen zu können und B, der auch folgen zu können. Also immer mit der Einschränkung, dass die Serie sehr stark damit spielt, dass man ihr eben teilweise nur schwer folgen kann, aber dann halt eben auch auf sehr gekonnte und vor allen Dingen geplante Art und Weise. Deswegen ist es jetzt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar besser, wenn man noch nie was von diesen Comics gehört hat. Das kann gut sein. Also die wahren Fans, die denken wahrscheinlich, was ist das denn hier für ein Etikettenschwindel? Weil ich glaube, Legion ist da echt so ein, also hatte ich auch mal gelesen, das ist eigentlich wirklich dann so ein Superheld, der einfach alle Kräfte absorbieren kann von irgendwelchen anderen Leuten oder halt anderen Mutanten um ihn rum oder so. Also der hat dann einfach alle wechselnden Fähigkeiten, je nachdem, wer gerade in seiner Nähe ist oder so. Also laut Wikipedia-Artikel ist das eine Figur, die halt multiple Persönlichkeiten ausbildet und die Persönlichkeiten haben dann jeweils wieder unterschiedliche Kräfte. Und dass er der, ja, deswegen okay. halt dieser Name, also eine Legion deswegen von, Legion, genau, ja. eine Legion von Legion. Leuten, die halt alle irgendwie verschiedene Kräfte haben und kämpfen. Ja, das können. Ist doch irgendwie diese Bibelstelle, die ich auch nur aus einem Song von Kante kenne, wo die dann irgendwie zitiert wird. Das war doch irgendwie so ein Mensch, der besessen war und halt innere Stimmen, oder ja, hat innere Stimmen, die ihm befohlen haben, Dinge zu tun, bis Jesus gekommen ist und dann irgendwie, ach mein Gott, ich bin einfach nicht bibelfest. Also da kommt doch auch dieser Spruch her, oder dieser I am Legion. Ah, ja, okay. Jesus fragt ihn dann, wie ist dein Name? Und er sagt, ich bin Legion, denn ich bin viele oder so. Naja, also er vereint viele in sich. Da kommt es offenbar her. Wobei ich ehrlich gesagt diese, also wenn es tatsächlich so stimmt, dass dann quasi eine schizophrene Störung zu einer Superkraft gemacht wird, finde ich jetzt schon wieder irgendwie ein bisschen heikel, ehrlich gesagt. Und Noah Hawley ist da, glaube ich, wesentlich subtiler rangegangen. Also er sagt auch selber, dass er halt das nicht irgendwie... Tja, haben die nicht alle irgendwie eine psychische Störung, diese Superhelden? Naja gut, ich meine, man könnte jetzt ganz zynisch sagen, also in dieser Folge, wo ja die Kräfte subtrahiert werden und dann quasi nur noch diese Eigenarten da bleiben, wo sie eben komplett alle nur noch Psychopatienten in der Klinik sind, zusammen mit David. Das könnte man natürlich auch als extrem zynischen Kommentar auf Superhelden an sich lesen und sagen, ja gut, das sind alles nur irgendwelche Gestörten, die ohne ihre Superkräfte alle eigentlich nur in die Psychiatrie gehören würden. Ja, klar. Ich meine, guck dir mal Batman an, weil seine Eltern als er ein Kind war, ermordet worden sind, verkleidet er sich nachts als Fledermaus und klettert auf den Dächern rum und bringt irgendwelche Bösewichte zur Strecke. Also gar bitte. Keine Frage. Batman ist eine Geschichte über ein Kindheitstrauma. Ich glaube, zusammenfassend kann man aber auch wirklich sagen, dass Legion wirklich eine der spannendsten neuen Serien wirklich des letzten Jahres waren, obwohl es ja eben so viele neue Serien gibt. Aber ich glaube, gerade dadurch, dass die Serie wirklich sich fundamental von wirklich so ziemlich allem, was man in den letzten Jahren an Serien, an neuen Serien gesehen hat, unterscheidet, das macht sie wirklich so herausragend und so spannend. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das auch in der zweiten Staffel weiter fortgesetzt wird. Ich hab auch Vertrauen in Hawley, jetzt interessanterweise, nachdem ich das mit Fargo vielleicht nicht hatte, dass er das gut macht. Und ich bin auch gespannt, ob es über eine zweite Staffel noch hinausgeht. Aber ich glaube, es wird schwierig, da jetzt anzuknüpfen und zu sehen, wirklich wie auch diese Balance zwischen eben wilder assoziativer Serie mit all diesen ganzen Stilmitteln und eben der Geschichte, die ja doch jetzt auch weitergeht, wie das fortgesetzt wird. Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil das Ende ja in doppelter Hinsicht sogar offen ist. Ja. Ich muss sagen, dass ich da ein bisschen, also das wäre so mein einziger Kritikpunkt, dass ich mit diesem Ende irgendwie nicht so ganz glücklich war. Meinst also du zumindest mit dem Ende. Also es gibt ja jetzt quasi zwei und das, was dann wirklich ganz zum Schluss nochmal passiert, was dann, also das ist auch so eine Mid-Credit-Szene, die dann nochmal aufploppt. Ich bin immer irgendwie der Meinung, dass alle Helden irgendwie eine Verschnaufpause verdient haben und so vom Regen in die Traufe wird gleich in die nächste gegönnt, Krise. Das so überfordert mich immer so ein bisschen. Ja, genau, das stimmt. Also ich, das Einzige, was man da wirklich sagen kann, konsequent bis zum Ende, hat Hawley auch da die What-the-fuck-Momente durchgezogen, bis zur Credit-Szene und man kann eigentlich auch nur, man sitzt doch am Ende da und kann wieder nur den Kopf schütteln. Hast du das denn gesehen, Markus, oder? Ja, das frage ich mich auch, seit ich vorgestern das in Wikipedia-Artikel gelesen habe, dass es da noch so eine Post-Credit-Sequenz gab. Seitdem frage ich mich, ob ich die denn überhaupt gesehen habe oder ob ich vorzeitig schon abgeschaltet habe. Aber vielleicht spoilern wir das jetzt nicht. Oder nee. Ihr vielleicht trotzdem nee, nicht. Nee, das muss man nicht spoilern. Das ist auch schwer zu spoilern, weil... Also man weiß ja gar nicht, was passiert. Ja, es ist schon wieder. Ja, Es ist, ja, da die warte Serie ich fängt auf die, an, die oder endet, wie sie ich begonnen mal hat. Die Analyse mir durch. Genau. Es würde sich auch noch lächerlicher anhören, das zu beschreiben, ja. als es sich anzugucken. Also man sollte es, glaube ich, lieber sich angucken. Weil auf ich glaube, wenn man das liest oder hört, ist, naja. Okay. Ja, aber wenn ich das so richtig jetzt deute, sind wir alle recht angetan von der Serie und wir scheinen alle, das ist tatsächlich für eine der Serien des Jahres 2017 zu halten. Ja. Ja, ich fand es toll, obwohl ich ja offensichtlich nichts verstanden habe. Ich habe es irgendwie dann andere Dinge gewürdigt. Zum Beispiel diese wunderschöne Liebesgeschichte, die ist mir hier viel zu kurz gekommen in diesem Gespräch. Das stimmt. Also das ist, finde ich, so herrlich, mit dieser Idee des Körpertauschs dann gespielt wird. Oder der Humor kommt eigentlich auch nicht zu kurz. Da gibt es diesen wunderbaren Dialog dann, nachdem die beiden da mal ihren Körper getauscht haben. Also das hat mich auch immer erinnert. Also das ist ja jetzt nicht so ganz neu, dieses zwei Liebende, die sich nicht berühren dürfen. Das gab es auch schon in Pushing Daisies genau, und in Dark Angel. Die Älteren unter uns erinnern sich noch, Jessica Alba. Ja. Da war das, glaube ich, ja, doch auch, dass die beiden sich nie berühren durften. Also an Pushing Daisies hat es mich definitiv auch von der Ästhetik her erinnert, weil Pushing Daisies ja auch so eine 50er-Jahre Bonbon-Ästhetik hat, die zumindest an einigen Stellen dadurch kommt. Also gerade Sids, Kostüme und Outfits und... Und die Schauspielerin ist toll, die kennen wir wohl auch schon aus, also auch Jens aus nicht, Fargo. Aber manche andere kennen sie aus der zweiten Fargo-Staffel. Ich weiß, dass sie da mitspielt. Ich weiß auch, dass noch mehr Darsteller aus Fargo mitspielen. Ja, Melody, die Frau, die Melanie Bird spielt, die ist wohl auch aus der zweiten Staffel aus Fargo. Da also, sogar ein Emmy nominiert. Noah Hawley nimmt offenbar seine besten Leute auch immer mit. Genau. Ja. Ja, mal gucken, wann wir Billy Bob Thornton dann zu sehen bekommen. Ich finde, also gerade Menschen, die sich auch von Superhelden, Stories, Serien wie Filmen eigentlich lieber fernhalten, sollten das auf jeden Fall mal testen. Wir haben ja mittlerweile auch noch genug andere Referenzen gegeben. Ich glaube, wenn man sich da irgendwie wiederfindet, sollte man sich das mal anschauen und vor allen Dingen, wenn man wirklich auch mal etwas sehen will, was man so noch in Serienform nicht gesehen hat, weil das wird ja nun wirklich immer seltener bei der Menge an Serien, die einfach erscheinen im Jahr. Da lohnt sich das definitiv, finde ich. Und vielleicht auch zumindest über die erste Folge vielleicht nochmal hinaus. Ich fand nämlich interessanterweise die erste Folge, so kam es jetzt bei mir bei euch gar nicht rüber, weil ihr sagtet dann ab der zweiten Folge, dass es verwirrend wird. Ich fand die erste extrem anstrengend. Und fand, was er auch wirklich gut macht, dass er durchaus zwischendurch immer mal wieder auch gut Luft holen lässt und einen so ein bisschen... Also diese Musical-Sequenz war doch auch schon gleich in der ersten Folge. Oder genau. Diese Bollywood-Sequenz? Großartig. Genau. Super, ja. Bollywood, genau. Er hat mich auch so ein bisschen an Baz Luhrmann dann wiederum erinnert, ja, was er dann auch wieder macht. Es gibt ja auch später auch nochmal mit der Lenny eine James-Bond-artige Szene. In dieser Form. Also das hätten sie mal bei Babylon Berlin viel öfter machen sollen. Ich trete jetzt noch mal ein bisschen nach hier auf den letzten Podcast. Ich bin immer voll dabei, obwohl ich eigentlich ist Harry doch der Musical-Fan, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt hier. Aber wenn dann plötzlich, wo man halt oder überhaupt nicht mit rechnet und dann plötzlich wird dann gesungen und getanzt mitten im Pilotfilm, toll. Ja, sehr gut auf jeden Fall. Ja. Grandioses Ensemble, völlig unerwartete Stilmittel und ja. Und so gar keine Superheldengeschichte. Das hätten sie mal bei Batman und Robin damals machen sollen. Eine schöne Musical-Sequenz mit George Clooney. Ja, das war ja auf andere. Er hat da eigentlich noch mitgespielt. Alicia Silverstone. War das nicht Arnold Schwarzenegger? Ja, Mr. Freeze natürlich. Ja, genau. Mit seinen ganzen Schenkelklopfern. Ein Trip der anderen Art, der Film auf jeden Fall.